Den Massenmedienmeldungen zufolge wird in Südkorea der Protest der Bevölkerung gegen die Präsidentin Park Geun-hye immer härter. Am 2. November gründeten 1.553 Organisationen verschiedener Kreise in ganz Südkorea, darunter die Volksaktion für Demokratie und die Solidaritätsversammlung der Bürger- und Gesellschaftsorganisationen, die außerordentliche politische Versammlung und traten in einen gemeinsamen Kampf ein. Zuvor am 1. November veröffentlichten 47 wissenschaftliche Vereine und Organisationen der Welt der Geschichtswissenschaften wie das Institut für Geschichtsfragen, die Gesellschaft für die Geschichte Koreas und das Institut für nationale Frage eine politische Erklärung und kritisierten darin das Regime. Am 3. November gaben der Generalverband der Gewerkschaften Südkoreas, die Gewerkschaft der Hyundai-Schwerindustrie, die Vereinigung der Bürger- und Gesellschaftsorganisationen in Nordsola und weitere Vereine in Seoul, Ulsan und Sonsu vom Bezirk Nordsola jeweils politische Deklarationen bekannt und erklärten, dass sie am 12. November an der gesamtnationalen Aktion für den Rücktritt der Regierung teilnehmen werden. Auch die Opfer der Sexualsklaverei der japanischen Armee und über 40 Frauenorganisationen, unter ihnen der Nationale Frauenverein und die Vereinigung der Frauenorganisationen, veröffentlichten an dem Tag politische Erklärungen. Die Leiter der 8 Mitgliedsgemeinden des Rates der christlichen Kirche beriefen eine Pressekonferenz für die Abgabe der politischen Deklaration ein. Der Generalverband der demokratischen Gewerkschaften erklärte auf einer außerordentlichen politischen Sitzung vom 2. November, dass er neben dem Generalstreik alle Kräfte auf den Kampf für den Rücktritt von Park Geun-hye konzentrieren werde. Am 4. November verkündeten die Künstler eine politische Deklaration, die durch 7.449 Personen von 288 Kultur- und Kunstorganisationen unterschrieben wurde und verlangen von der Präsidentin Park Geun-hye und dem Minister für Kultur, Sport und Tourismus, Urheber des Amtsgewaltmissbrauchsskandals, den Rücktritt. 34 Organisationen des Bildungswesens, darunter der Nationale Rat der Pädagogischen Hochschulen und der Verein der Lehrerstudenten, erklärten, dass sie in ganz Südkorea gleichzeitig auf verschiedene Weisen politische Deklarationen abgeben werden. Die Studenten beschlossen, eine politische Versammlung aus Studentenräten der Universitäten in ganzem Land zu bilden und gemeinsame Aktionen zu entfalten. Allein am 3. November führten die Professoren und Studenten aller Universitäten und Hochschulen, einschließlich der Mitglieder der Direktion Jugend und Studenten des südlichen Komitees, für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni Gleichbewirkungen für politische Deklarationen durch. Die bedeutenden Personen, die früher Parlamentspräsident, Ministerpräsident, Minister und Parteiführer gewesen waren, die Persönlichkeiten der Bürger- und Gesellschaftsorganisationen, die Pfarrer und weitere hochrangige Leute verschiedener Kreise und Schichten, verabschiedeten in Seoul auf einer Pressekonferenz eine politische Erklärung. Am 1. November gaben die Schüler der Oberschule Zungdong im Seouler Stadtbezirk Gangnam eine Deklaration ab und veranstalteten in Gimse vom Bezirk Nordsola die Mittelschüler die erste Kundgebung mit der Forderung nach dem Rücktritt von Park Geun-hye. Während sich die Veröffentlichung der politischen Erklärungen zu einer landesweiten Volksbewegung entwickelt, gab es am 2. November auf dem Zongge-Platz in Seoul eine Kerzenkundgebung für die Amtsenthebung von der Präsidentin, deren Veranstalter die Direktion des Volkskampfes 2016 war. Am 3. November demonstrierten in der Stadt Incheon und in Chungju vom Bezirk Nord-Chungcheong die Bürger, Studenten, Schüler, Politiker und weitere mit den Kerzen in den Händen und forderten die Präsidentin zum Rücktritt auf. Die Umbildung des Kabinetts durch die Machthaberin als ein Kettenglied der Machenschaften zur Aufrechterhaltung ihres Amtes verstärkt die Wut der Organisationen und Bevölkerung aller Kreise. Dem landesweiten Widerstand gegen die Präsidentin schließen sich auch die Parlamentsabgeordneten der Oppositionsparteien aktiv an. Auf der regulären Sitzung des Parlaments am 3. November verlangten 10 oppositionelle Abgeordnete von der Präsidentin Park Geun-hye, sowohl sich der staatsanwaltschaftlichen Untersuchung zu unterziehen, als auch zurückzutreten und sich von der Staatsverwaltung zu entfernen.